seit einer Zeit eine dunkle fremde Macht. Mit aller Gewalt hält sie uns gefangen in dieser langen Nacht. Eine Nacht, die nie zu enden scheint, alles Gute scheint verloren. Erst wenn wir die Schatten brechen, wird unser Reich wieder geboren. Wir warten auf unsere Freiheit, die in der Zukunft liegt. Doch habe ich die Hoffnung, dass sich unser Volk wieder erhebt. Wir wollen nicht ins Verderben, wir wollen nur unser Recht. Das Heimatland unserer Väter und dass sie endlich die Wahrheit spricht. Werden wir wieder die Fahnen hissen, die unserem Volk gestohlen. Und Brüder, ihr wisst ganz genau, was wir uns denn wiederholen. Wenn alte Symbole flattern im Wind, ziehen wir von Ort zu Ort. Wie ein Sturm bahnen wir unseren Weg und jagen das Böse hinfort.